Andacht vom 27.05.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Das Brot des Lebens. Gestern sprach ich über Johannes 6. Dieses Kapitel berührt mein Herz schon seit vielen Jahren. Ich habe gestern ein bisschen über den Hintergrund des Geschehens geredet. Jesus vermehrte das Brot. Und dann wollten die Leute ihn zum König machen. Er zog sich auf den Berg zurück und später fuhr er mit seinen Jüngern auf die andere Seite des Sees. Dort fanden ihn die Menschen wieder. Ich gehe heute auf die Verse 26 bis 31 ein. Jesus kannte die Herzen der Menschen und sagte: Ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Tut nichts für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Schon die Aussage, die Jesus hier machte, verwirrte mich. Ich schaute im Griechischen nach und in anderen Bibelversionen, um zu verstehen, was Jesus hier wirklich meinte. Jesus sagt: Arbeitet nicht für Brot, das vergeht. Das Paradox ist, die Bibel lehrt uns, dass wir im Schweiß unseres Angesichts arbeiten müssen. Die Menschen gingen aus dem Garten in Eden hinaus und mussten von da an schwere Arbeit verrichten. Gott sagte, dass er gedeihen lassen wird, was wir tun. Paulus sagt, dass er Tag und Nacht arbeitete, um ein Vorbild zu sein und für seine Versorgung und die seiner Mitarbeiter zu sorgen. Die Bibel sagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Aber hier sagt Jesus, die Menschen sollen nicht arbeiten für vergängliche Speise. Wir müssen das verstehen. Es geht Jesus nicht darum, dass die Menschen nicht arbeiten sollen, aber sie sollen es aus dem richtigen Motiv heraus tun. Sie sollen ihm komplett vertrauen. Er sagt, arbeitet nicht für die natürlichen Dinge, sondern für die Nahrung, die im ewigen Licht bestehen bleibt. Dann erklärt er, was das für eine Arbeit ist. Tun, was er sagt. Mein Freund, du kannst Tag und Nacht arbeiten und nichts davon haben. Deine Arbeit kann im Himmel null Wert haben. Wenn wir einmal verstehen, dass Jesus unser tägliches Brot und unser lebendiges Wasser ist, werden wir unsere Arbeit anders begreifen. Ich habe seit 20 Jahren rund um die Welt immer wieder dieselbe Frage gestellt. Was arbeitest du? Die Leute erzählen mir dann von ihrer Arbeit. Dann frage ich, magst du, was du tust? Ich erhalte immer die falsche Antwort. Die Leute sagen, ich liebe meinen Job. Das ist die falsche Antwort. Oder sie meinen, ich mag meine Arbeit nicht, aber ich muss arbeiten, um meine Rechnungen bezahlen zu können. Das ist auch die falsche Antwort. Sie tun, was sie gerne tun oder was sie gar nicht mögen. Aber sie führen es dennoch weiter. Doch es geht weder darum, eine Arbeit zu tun, die einem Erfüllung gibt, noch darum, etwas zu arbeiten, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Paulus lehrt es uns, Jesus sagt es uns. Jesus ist das Leben. Wir sollen nahe bei ihm bleiben. Wir sollen nur arbeiten, um Jesu Leben durch uns fließen zu lassen. Wenn wir ihn essen, sein wahres Leben, sein Fleisch und sein Blut, dann dienen wir überall ihm. Sein und mein Leben sind dann so miteinander verbunden, dass es da kein spirituell und natürlich mehr gibt. Es ist alles eins in Jesus. Ich erzähle euch aus meinem Leben. In der letzten Nacht wachte ich mitten in der Nacht auf. Ich fragte, ob Jesus mich geweckt hat oder etwas anderes. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Schlaf bekommen. Dann aber merkte ich, dass es Jesus gewesen war, der mich geweckt hat. Der Herr sprach zu mir durch Psalm 127. Reinhard, wenn die Menschen das Haus nicht mit mir bauen, bauen sie es umsonst. Es ist unnütz, spät ins Bett zu gehen und früh aufzustehen. Aber wenn ich dich aufwecke, dann dient das dazu, dass alles, was den kommenden Tag auf dich zukommt, in mir geschieht. Ich weinte in meinem Stuhl. Jesus, ich möchte dich schmecken, dich essen, deine Kraft in mich aufnehmen. All die weltlichen Dinge, für die wir so fleißig arbeiten, werden sehr schnell vergehen. Aber alles, was Jesus durch mich bilden kann, wird ewig halten. Die Arbeit, die du wirklich tun sollst, ist ihm zu vertrauen. Denk darüber nach. Momentan ist mein Herz sehr bewegt von Brazilian Kids Care. Wir kamen ja erst zurück von Piauí. Wir haben dort 18 Hektar Land gekauft und wir werden Häuser bauen und viele Kinder aufnehmen. Aber ich bitte den Herrn immer wieder, Herr, baue ich Häuser für Kinder oder du? Wenn ich es mache, wird das keinen Bestand und keinen Wert haben. Ich kann mich zu Tode arbeiten und es wird nichts bringen. Was also muss ich tun? Ich muss ihm vertrauen, dass er baut und dass er dazu einen einfachen österreichischen Mann benutzt. Du musst an den Punkt kommen, wo du dich in allem fragst, ob du es tust, um Jesus zu verkörpern oder dich selbst. Gestern erzählte ich euch, dass Jesus wegging, als sie ihn zum König machen wollten. Jesus sagte zu mir, Reinhard, wenn Menschen dich zu ihrem Helden machen wollen, renn weg. Es geht nicht darum, was du arbeitest, wo du bist, wohin du gehst. Die Arbeit in der Welt ist nicht das, was Gott für dich bereitet hat, sondern das Vertrauen auf Jesus und dass er durch dich manifestiert wird. Das ist deine Arbeit. Schau, was da steht in Vers 28 bis 30. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Jesus sagte zu den Menschen, das Werk, das ihr tun sollt, ist mir Vertrauen. Aber sie verstanden es nicht. Sie fragten zurück, welches Zeichen tust du, dass wir dir vertrauen können? Gib uns ein Zeichen, damit wir glauben. Er hatte ihnen doch ein Zeichen gegeben. Er hatte Brot vermehrt. Geh in deine Arbeit, vertraue auf Jesus und er wird dir helfen. Wenn du nicht verstehst, dass Intimität mit Jesus alles ist, was du tun musst, kannst du Wunder und Zeichen ohne Ende erleben und du wirst nicht glauben, denn es geht um unsere Herzen. Unsere tägliche Arbeit, die wir tun sollen, ist, ihm trauen, ihn als Brot und Wein zu essen und in ihm zu handeln. Jesus sagt, ich bin das wahre Brot. Wer an mich glaubt, wird nie mehr hungern. Wer von mir trinkt, wird nie mehr dürsten. Er sprach nie vom natürlichen Hunger und Durst. Er sprach von der innigen Verbindung mit ihm. Wir werden so zufrieden und erfüllt sein, dass wir im Herzen Ruhe und Frieden haben. Das fließt dann durch uns hindurch zu anderen. Was geschieht, wenn du Brot isst? Denn Jesus ist das Brot des Lebens. Du schaust das Brot an und findest es begehrenswert und lecker. Genau so müssen wir die Güte und Liebe Gottes zu uns betrachten und bestaunen. Wenn wir uns das so anschauen, wollen wir es auch schmecken, probieren. Das Problem ist, dass wir zu Jesus kommen und etwas von ihm wollen, anstatt zu staunen, wie er wirklich ist. Und so erleben wir ihn nicht. So erging es auch den Juden. Sie sahen die Brotvermehrung und glaubten nicht. Sie wollten noch ein Wunder und noch ein Zeichen. Sie wollten immer mehr von Jesus. Jesus sagte zu ihnen: Es geht nicht um das, was ich gebe. Es geht um mich. Esst mich. Wenn du auf Jesus schaust, wirst du selbst so wunderschön, indem du ihn anschaust. Du musst ihn probieren, essen, trinken. Du sagst: Danke, Jesus, dass du alles für mich getan hast. Es ist so gut, bei dir zu sein. Dann kaust du das Brot. Du sitzt also in Ruhe und bist ihm nahe. Du wirst nichts anderes mehr tun wollen. Und was er dir gibt, wird immer weniger Rolle spielen. Du schmeckst, indem du ihn meditierst und seine Worte hörst. Was geschieht danach? Du schluckst es und verdaust es. Was passiert dabei? Das Brot wird ein Teil deines Körpersystems. Es wird zu Energie in dir. Was einmal verdaut ist, lässt sich nicht mehr von dir trennen. Du wirst das Brot. Du wirst nie mehr hungrig sein, egal was um dich herum los sein wird. Du wirst wunderbar zufrieden sein. Du und das Brot sind nun eins. Jetzt weiß niemand mehr, ob das du bist oder Jesus oder sein Brot. Letzte Woche ging ich mit meiner Frau nach Sao Paulo zum Einkaufen. Sie macht momentan eine spezielle Diät. Dazu braucht sie ein paar besondere Zutaten. Ich hatte in der letzten Zeit wenig Zeit für sie. So nahm ich sie, Daniels Freundin und Clayton an einem Tag mit in die Innenstadt von Sao Paulo, wo es diese Dinge gibt. Ich mag Einkaufen nicht besonders. Wir waren also in einem Laden, wo es die benötigten Zutaten gab. Viele Leute arbeiteten dort. Mir fiel ein Angestellter auf, dessen Handgelenk mit einer Bandage fixiert war. Ich meine, es war ein Laden, total weltlich. Es war viel los dort. Ich musste nicht einmal nachdenken. Debbie war mit dem Einkauf beschäftigt. So sagte ich zu Daniels Freundin: Komm, Jesus heilt jemanden. Ich sprach den Mann an und fragte, wie er sich das Handgelenk verletzt habe. Er antwortete, er arbeite viel, trage schwere Sachen und dadurch sei das Handgelenk überanstrengt. Er hatte große Schmerzen. Mitten in diesem Laden. Die Angestellten schauten uns zu, da fragte ich den Mann, ob ich für ihn beten dürfte. Und es wurde ein Mensch geheilt. So soll es sein. Warum gehst du nicht einkaufen, um einen Menschen zu heilen? Das Haus, das du baust, wird durch Gott gebaut. Wenn Gott und du so eins sind, dass er es durch dich bauen kann, wird alles, was du den Tag über tust, ein Ausdruck von Jesus sein. Dann ist Galater 2,20 erfüllt. Ich lebe in ihm, ich bin gekreuzigt. Ich lebe nun das Leben, das total eins geworden ist mit Jesus. Er drückt sich durch mich aus. Iss das Brot. Schau das Brot an und freu dich, wie wunderbar es ist. Probier es und stelle fest, wie gut es doch in Jesu Nähe ist. Verbringe Zeit in der Meditation über Jesus und wer er ist. Wenn ich dann zu dir komme und dich frage, was du arbeitest, wirst du mir erzählen, was du tust. Auf meine zweite Frage, ob du magst, was du tust, wirst du mir die richtige Antwort geben. Es hat nichts damit zu tun, ob ich es mag oder nicht. Hauptsache, Jesus wird durch mich verkörpert. Dann geht es nicht mehr um den Job, dann geht es um Jesus, der eins mit mir geworden ist, weil ich ihn erlebe und der durch mich ausgedrückt wird. In meinen 30 Jahren, die ich Jesus diene, arbeitete ich 5 Jahre lang als Kellner in einem Restaurant. Ich servierte die Speisen mit einem Lächeln. Ich diente Jesus. Einmal betete ich an einem Tisch mit einem Ehepaar, dessen Ehe dadurch gerettet wurde. Der Nebeneffekt war, dass ich der beste Kellner war und viel Trinkgeld bekam. Wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich den Job mag, hätte ich gesagt, es ist wunderbar zu erleben, wie Jesus durch mich verkörpert wird. Jesus hat einen Job für dich. Glaube ihm, iss ihn, werde eins mit ihm, werde zur Nahrung für die Menschen um dich herum. Du wirst die Quelle des lebendigen Wassers für die Menschen um dich herum. Das ist die Gemeinde, die Jesus baut. Keine liturgische, hierarchische Gruppe, sondern ein lebendiger Leib, der Jesus manifestiert. Es geht nur um Jesus. Noch ein Beitrag von Matthäus, dem portugiesischen Übersetzer. Er sagt, es ist interessant, bevor wir heute mit der Andacht begannen, erinnerte ich mich an gestern Abend. Da teilte ich das Wort Gottes in unserer Glaubensgruppe. Ich redete über wahres Leben mit Gott. Wir sprachen über die wahre Bedeutung der Worte in der Bibel. Unter den Christen wird das Leben mit Gott in Momente mit Jesus verändert. Es gibt ein Programm mit Gott, um ihn zwischendurch mal zu erleben. Ich sprach über Henoch. Das steht in 1. Mose 5. Er ging mit Gott. In der jüdischen Tradition wird erzählt, dass Henoch tatsächlich spazieren ging, um mit Gott zu gehen. Und gestern sagte dann jemand, oh, er ging mit Gott spazieren, aber er kam nicht zurück. So steht es in der Bibel. Ich musste so lachen und zugleich dachte ich, dass ich so auch mit Gott gehen möchte. Was ich gestern teilte, passt sehr gut zu dem, worüber wir heute reden. Das Leben mit Gott ist ein täglicher, wahrer Weg mit Gott. Es ist nicht sporadisch wie in der Kirche. Es ist keine Konferenz einige Male im Jahr. Es ist eine täglich gepflegte Beziehung mit Gott. Reinhard, du hast heute genau das Gleiche gesagt wie ich gestern. Wenn wir lernen, Jesus zu genießen, können wir uns nicht mehr aufteilen in ein geistliches und natürliches Leben. Denn Jesus durchdringt uns. Ich beendete den Abend gestern mit Philipper 3. In Vers 8 steht, ich achte alles für Dreck gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Alles ist Dreck für mich im Vergleich zu Christus. Ich möchte Christus kennen und in ihm gefunden werden. Wenn dich dieses Thema interessiert, kannst du das, nur auf Portugiesisch, in meinem Instagram anschauen. Genieße Jesus, dann gibt es keine Trennung mehr zwischen geistlich und natürlich. Dann ist alles heilig, was wir tun. Amen.